2. Wörter bauen. Sprechen Sie die Wörter laut nach. Das Plakat. Lernen. Das Lernplakat. Der Teilnehmer. Der Kurs. Der Kursteilnehmer. Die Münze. Der Euro. Die Euromünze. Der Ball. Der Tennisball. Der Fußball. Die Lehrerin. Die Deutschlehrerin. Die Musiklehrerin. Die Nummer. Die Telefonnummer. Die Handynummer. Das Buch. Das Wörterbuch. Das Kursbuch.